einsam an nie als im August. Erfüllungsstunde im Gelände. Die roten und die goldenen Brände. Doch wo ist deine Gärtenlust? Die Seen hell und die Himmel weich, die Äcker krein und glänzen leicht. Doch wo sind Sieg und Siegesbeweise auf dem von dir vertretenen Reich? Wo sich alles durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe. Im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück.